sie davon, gehorsam zu sein. Sie werden aufgefordert, sofort in die Gerichtskanzlei zu kommen. Diese Vorladung ist ein letzter Versuch. Sie werden tun, was sie wollen, den Kompetenten, dass das hohe Gericht seine Quote lassen kann. Warum wollen sie sich denn nicht fügen? Ist man nicht etwa ohne Rücksicht auf Zeit und Kosten bemüht, in ihre verwickelte Sache Ordnung zu bringen? Was würde geschehen, wenn ich nicht käme? Man wird sie zu finden wissen. Und werde ich dafür bestraft werden, weil ich nicht frei bin?